Heute, liebe Hörer, leisten wir alle zusammen einen Beitrag zur Völkerverständigung im wörtlichen Sinne. Für alle Nichtschweizer wird es eine kleine Herausforderung, aber versprochen, es wird kein Scheitern geben. Das folgende Hörspiel ist voriges Jahr beim SRF, dem Schweizer Rundfunk und Fernsehen, entstanden. Die Protagonistin, die Bergbauingenieurin Julia Jansen, spricht Hochdeutsch, doch in den Schweizer Alpen, wo sie nach dem Rechten sehen soll, reden die Leute eben, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Geben Sie nur nicht gleich auf, falls Ihnen mal ein Satz durchgeht. Anhand von Julias Reaktionen sind wir trotzdem jederzeit im Bilde. Als Lohn der Mühe lockt etwas, das auf Hochglanzdeutsch kaum zu haben ist. Veritable Geister, die seit Urzeiten tief unten im Berg wohnen. Bergwasser von Sabina Altermatt. Fahr wohl mit Gott. Auf allen Wegen. Fahr in den Berg mit Gottes Segen. Fahr wieder heil zum Tag herauf. Mit frommem Bergmannsgruß. Glück auf. Job alles läuft, wenn ich eine Bohrmaschine wieder zum Laufen kriege, wenn der Chef zufrieden ist, dann bin ich glücklich. Der Antonio ist mein Glück. Das ist sein letzter Stünel. Wenn er in 3 Monaten fertig ist, gehen wir heiraten und eine Familie gründen. Ich sehe mich nicht als Mutter. Mit anderen Müttern auf dem Spielplatz. Glück ist für mich die Schweiz. Am liebsten hat die 3 Kinder. Mindestens 1 Mädchen. Hier wird alles besser. St. Barbara hält für euch die Wacht. Glück auf. Glück auf im Schacht. Wo ist denn jetzt diese blöde Taschenlampe? Ich verpasse noch den Zug. Jan! Ja? Hast du meine Taschenlampe gesehen? Ja, warte mal. Ja, hier. Oh, danke. Bitte. Und deinen Helm? Frau Ingenieurin hat zwar einen harten Kopf, aber vielleicht brauchst du den doch im Tunnel. Komm schon her. Erst musst du mir eine Frage beantworten. Nicht schon wieder. Du weißt ja gar nicht, was ich doch fragen möchte. Falscher Zeitpunkt. Ja, aber wann ist der richtige? Ich muss los. Und ich will ein Kind mit dir. Willst du noch schnell eins machen? Geschätzte Fahrgäste, wir treffen in Monda ein. Nächster Halt, Monda. Prossima Fermata, Monda. Entschuldigen Sie, ich suche die Baustelle. Der Tunnel? Ja, genau. Und, was wollen Sie dort? Die Bohrmaschine steht still. Ich muss sie reparieren. Die Martha? Ja, genau. Frauen im Berg, das ist nicht gut. Das bringt Unglück. Und wie komme ich nun zur Baustelle? In der Kantine muss über ist höher. Das gilt für alle. Tut mir leid. Suche dir die Bauleitung. Die ist in der Stüvetta. Sagen Sie, der Mann auf dem Foto? Der Simon Brandl. Ist das der Fahrer der Tunnelbohrmaschine, der letzte Woche unter eine Kabelrolle gekommen ist? Das haben sie in der Zeitung geschrieben. Passiert leider viel zu oft. Man passt kurz nicht auf. Und nicht der Simon. Das war der Bar. Du, Maria, falls sich Frau Jansen bei dir meldet, schick sie die Stüvetta. Ich bin Julia Jansen. Ah, ja, entschuldigen Sie. Ich wusste nicht, ob es mir anders vorgestellt. Sie können ruhig Schweizerdeutsch mit mir sprechen. Wie anders? Ja, vielleicht ein bisschen grösser und robuster. Ich bin Martin Stettler, der Baustellenleiter. Freut mich. Keine Sorge. Ich muss die Maschine ja nur reparieren, nicht herumschieben. Auf, auf, auf. Zur Grube rufe ich euch. Ich, die oben steht. So oft ihr in die Der Zugangsstollen ist 2,7 Kilometer lang, 350 Höhenmeter. Das macht 12% Neigung, bergab. Ins Reich der heiligen Barbara. Sozusagen. Haben Sie gesehen beim Eingang, den kleinen Altar mit der Schutzpatronin? Die braucht man auch wirklich bei dem Tempo. Ja, da vorne sehen wir schon Marta. Wir gehen am besten ganz vorne zum Bohrkopf. Dann können Sie die Schneiderrollen kontrollieren. Die Schneiderrollen sehen ja aus wie neu. Ja, ich weiß. Mir ist das Rätsel, wieso Marta nicht mehr läuft. Am Gestein kann es auch nicht liegen. Das ist harter Granit, die beste Voraussetzung für eine Grippertunnelbohrmaschine. Kann ich den Maschinenführer sprechen? Antonio! Sie? Was ist? Antonio, erzähl der Frau Janssen, was genau passiert ist mit der Marta. Buongiorno, Signorina. Julia Janssen. Piacere, Antonio. Allora, dunque, es war circa 6 Uhr morgen. Gestern, ich habe gerade Schicht übernehmen, tutto bene, tutto in ordine, Leute, zufrieden, ja. Tutti motivati, weil wir sind gekommen, Kilometer 10, la metà, ma poi... Ja? Ja, es nicht schaffen, Maschine, kaputt. Wir hatten Vortriebgeschwindigkeit 55 Millimeter per Minuto, bei 700 Millimeter Hub Vortrieb plötzlich Stopp, gange nicht mehr. Ich schaue auf Monitor. Vortriebgeschwindigkeit zero. Und die Drehgeschwindigkeit des Bohrkopfes war konstant? Ja, konstante. Okay. An der Stromzufuhr kann es nicht gelegen haben? No, tutto in ordine. Wir haben kontrolliert. Ma... Ja, was? Ich nicht kann sagen genau. Ma, da war eine Liste. Oh, Antonio... Wirklich, eine blaue Licht vor meine Augen. So, das lange, Antonio, das haben wir doch schon geklärt, oder? Und Sie haben nicht am Potentiometer gedreht, um den Vortrieb herunterzufahren? Ich habe nichts gemacht an diesem Knopf. Ich schwor bei Santa Barbara. Seit der Simon Brandl letzte Woche unter einer Kabelrolle gekommen ist, sind die wildesten Gerüchte im Umlauf. Die Arbeiter behaupten, dort sei ein blaues Licht gesehen. Ma, è vero. Ich habe persönlich gesehen, selber gesehen. Ein blaues Licht von Santa Barbara vor die Maschine. In questo tunnel etwas nicht stimmt. La Barbara, wie sagen Sie, wendig, reschen. Ja, das ist ein Zeichen. Antonio, bitte, jetzt langt's. Vielleicht liegt es einfach an einem der Ventile. Ja, Ventile. Was denn? Ventile. Frauen im Tunnel bringen Unglück. Ja, so. Mein Vater hat schon immer gesagt. Und das glauben Sie auch? Ja, che ne so io. Io non lo so, ma... Ich jeden Tag bevor Tunnel, ich immer beten zu Santa Barbara. Sie beschützen mich. Und sie ist auch eine Frau. Maria, meine Fidanzata, hat immer Angst, wenn ich in den Tunnel gehe. Oh, Maria ist Ihre Verlobte? Sie, wir heiraten in 3 Monaten. Und seid ihr dann im tiefen Berg an eurer Arbeitsstätte? So helfe für euch Sankt Barbara, dass ihr viel Glück auch hättet. Ja? Ah, oh, Maria. Das ist noch ein frottes Tuch, wenn ihr wollt duschen. Danke. Ich habe übrigens heute Ihren Verlobten kennengelernt, Antonio. Ich glaube, wir geben ein gutes Team ab. So? Na, das ist ja gut. Die Duschen sind im Gang. Wir aber dann keine extra Duschen verfreuen. So weisse Haut. Ganz fein. Du schmeckst sicher gut. Du siehst genau so aus wie die heilige Barbara. Bist sie du etwa? Nein, das kann nicht sein. Du bist verletzlich. Aber keine Angst. Ich und dich beschützen. Morgen, gut geschlafen? Ja. Und wie sieht's aus? Sie meint Martha? Ich habe ein neues Ventil bestellt und werde heute versuchen, das kaputte provisorisch zu reparieren. Ja, und wie lange geht das? Keine Ahnung. Bis Mittag, wenn wir Glück haben, oder aber bis heute Abend. Es ist Ihnen aber schon bewusst, was ein Tag kostet, wo die Maschine still steht. Das ist mir durchaus bewusst. Bin schon unterwegs. Das ist wieder typisch. Eure Maschine reparieren darf ich. Aber zurückgehen muss ich dann zu Fuß. Hallo, hören Sie mich? Hallo. Hey. Lassen Sie mich in Ruhe. Was denn? Was ist denn passiert? Da war ein Lastwagen. Ich wollte mitfahren, aber er hat mich angehalten. Es ist ja keine offizielle Haltestelle da. Vielleicht hat er Sie einfach nicht gesehen. Aber meine Stirnlampe brennt doch. Und die sind manchmal ziemlich schnell unterwegs. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Sandro. Bondolfi. Julia Janssen. Können Sie aufstehen? Ja, geht schon. Können Sie, ich helfe Ihnen. Nein, nein, danke, das geht. Mir ist nur etwas schwindelig. Sie sind also die Maschineningenieurin, die Martha fliegt. Würde man Ihnen gar nicht, gell? So hübsch, wie Sie sind. Mein Wagen ist gerade da vorne. Oh, danke. Gehen wir mal zusammen auf ein Bier. Mir ist gerade nicht so nach Bier. Jetzt fahren Sie sowieso zuerst zum Doktor. Ach, das ist nicht nötig. Bringen Sie mich einfach zur Unterkunft. Gut. Aber wenn es morgen nicht besser ist mit dem Schwindel, dann gehen Sie zum Doktor. Versprochen. Und was ist mit Bier? Verzeihung, ich suche die Praxis von Dr. Konrad. Ah, die schöne Ingenieurin. Das Tagesthema auf der Baustelle. Sie suchen aber auch immer irgendetwas. Wie sehen Sie denn aus? Ein Unfall. Ich habe es Ihnen ja gesagt, Frauen im Berg, das kommt nicht gut. Ach, das ist doch nur... Haben Sie sich schon mal überlegt, was es heisst, Löcher in den Berg reinzubohren? Haben Sie sich schon mal gefragt, ob der Berg das mag? Der Berg ist doch kein Lebewesen. Berge hat es schon vor den Menschen gegeben, riesige Kräfte, die sich auftürmen. Aber trotzdem ist Gestein totes Material. Und der Unfall, der Arbeiter unter der Kabelrolle. Menschliches Versagen. Der Berg wehrt sich. Da kann auch die heilige Barbara nichts machen. Aber Sie suchen ja jetzt den Dr. Konrad. Da müssen Sie einfach zwischen den beiden Häusern durchlaufen und hin rechts. Danke. Aber Sie sind spät. Der macht um 4 Uhr zu. Schönen Abend wünsche ich. Schon wieder tönt vom Berg zurück das Glöcklein leises Schall. Das Glöcklein leises Schall. Und jeden ruft zu seiner Pflicht, zu seiner Pflicht. Zur Arbeit lasst uns wallen. Das ist des Schicksals Lauf. Glück auf. Guten Morgen, Maria. Gibt's noch Croissants? Da müssen wir schon früher aufstehen. Ein Stück Brot hat es noch. Jansen? Ein Unfall. Der Antonio. Was ist mit ihm? Zwei Waggons haben ihn eingeklemmt. Ist der... Ja. Was ist los? Es gab einen Unfall. Antonio. Maria, tut mir so leid. Die beiden wollten in 3 Monaten heiraten. Kinder, Familie. Und auf einen Schlag hat sich alles in nichts aufgelöst. Der wird einen anderen finden. Hey, sei nicht so herzlos. Ja, ist doch so. Oder bist du eben auf dem «Du bist meine Liebe fürs Leben»-Trip? Ich? Ja. Oh. Also, nein. Ja, was jetzt? Es ist kompliziert. Ja, das ist es immer. Erzähl. Jan, mein Freund, will ein Kind? Ich nicht. Ui, schwierig. Ja, habe ich ja gesagt. Und warum liebst du ihn? Oh, da gibt's ganz vieles. Ich liebe ihn. Verstehe nicht. Nein, du verstehst überhaupt gar nicht. Doch, sehr. Du liebst einen Mann, alles ist gut. Wir sind euch nur in einer ganz nebensächlichen Frage nicht einig. Und du? Ich bin noch zu Hause. Ach, wirklich? Hm? Wie konnte das passieren? Ein Mann wie du, der so gut aussieht, so charmant ist und so... Hey, So war das aber nicht gemeint. Janssen? Wo sind Sie? Unterwegs? Ich brauche Sie auf der Baustelle. Und zwar sofort. Zuerst der Brandl, dann der Antonio und jetzt steht die Maschine schon wieder still. Das kann doch einfach nicht sein. Langsam glaube ich auch, dass der Tunnel unter einem schlechten Stern steht. Zwei von meinen Arbeitern sind tot. Seit wann steht die Matta still? Seit einer halben Stunde etwa. Wieder das Ventil? Ja, ich nehme es an. Ist das Ersatzventil schon gekommen? Ja, nein, natürlich nicht. Was ist denn da los? Was? Was ist los? La Santa Barbara. Was, Santa Barbara? Verschwunden. Was? Esparita. Ich habe euch beobachtet in der Bar. Ich habe ja gesagt, dass ich dich beschützen tun. Wie du den angelacht hast. Selber die Schuld, dass er dich geküsst hat. Aber ist gut, hast du dich gewehrt. Sonst hätte ich mich für dich gewehrt. Du gehörst mir. Ich will dich haben. Julia? Ja? Könntest du mir einen Gefallen machen? Ja, klar. Ich habe Zeit. Das Ersatzventil ist eingebaut und Martha läuft wieder wie geschmiert. Du kannst doch Auto fahren, oder? Es ist nicht mehr weit. Nur noch da vorne um die Kurve. Da können wir das Auto parkieren und den Rest zu Fuß gehen. Sag mal, wieso möchtest du eigentlich Antonios Asche ausgerechnet hier, auf der Alp Novae, verstreuen? Tywin ist immer getroffen, wenn wir hier allein waren. Ich habe einen Plan geschmiedet. Für die Zukunft. Für den, wenn er aufhört, im Tunnel zu arbeiten. Hier kannst du parkieren. Ich glaube nicht an einen Unfall. Das war etwas. Der Antonio hat sich Sorgen gemacht. Und worüber? Er wollte mir es nicht erzählen. Ich sage ja, der Berg, der macht alle Verrückte. Irgendetwas hat der Antonio beschäftigt. Einmal hat er gesagt, er würde gerne etwas ungeschehen machen. Hast du eine Ahnung, was? Das überlege ich mir schon die ganze Zeit. Am Tag vor seinem Tod hat er so komisch reagiert. Ganz verrückt hat er gesagt, er wolle nicht spazieren, er habe jetzt etwas anderes vor. Ich habe gedacht, er habe eine andere. Hey, was schaust du denn jetzt mich so an? Du glaubst doch nicht... Antonio und ich? Nie im Leben. Ja, wieso denn nicht? Maria. Du bist eine schöne Frau auf einer Tunnelbaustelle unter all diesen Männern. Ja, endlich. Wo sind Sie gewesen? Ist etwas mit Martha? Das kann man sagen. Aber doch nicht schon wieder das Ventil. Bergwasser. Wir haben den Wasserader verwischt. Gegen Wasser hat Martha keine Chance. Ja, das ist mir auch klar. Und was machen wir jetzt? Wir gehen in den Berg. Ade, mein Liebchen, weine nicht. Den Tod nicht scheuen ist Bergmannspflicht. Wir fahren zum Himmel hinauf. Glück auf. Oh, das kostet uns Monate. Oh, das schießt direkt da wieder mal. Was ist denn da hinten? Wo? Ich sehe nichts. Da hinten. Da steckt was im Fels. Ich sehe nichts. Dort hinten kommen sie aber nicht. Dort ist das Wasser viel zu tief. Dann klettere ich eben über die Maschine. Oh, wenn Sie meinen. Frau Janssen! Ich habe noch nie eine Leiche gesehen. Und dann noch in diesem Zustand. Da, ein Grappa. Ich danke dir. Weiß man schon, wer die Frau ist? Oh. Aber die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Siehst du? Ich hab's doch gesagt. Zuerst der Simon, dann meine Antonio und jetzt die Todfrau. Das sind keine Unfälle. Und dann verschwindet auch noch die heilige Barbara. Der Berg rächt sich. Quatsch. Menschen machen Fehler. Gerade wenn man müde ist, überhitzt von der Temperatur im Berg, der Stress. Was macht denn von Antonio seinen Tod für einen Sinn, wenn es nicht der Berg ist, was ich rächt? Es macht keinen Sinn, Maria. Das ist die falsche Frage. Polizeiposta Mezzaselva, Giovanoli. Das ist gut. Ich bin noch bis um 6 Uhr da, ja. Dann komme ich ins Spital, ja. Bis später. Und? Ja, falscher Alarm. Oh, wann war der Termin gsi? Gestern. Ja, lange kann es nicht mehr gehen, man. Das machen meine Nerven nicht mit. Nimmst du auch einen Kaffee, Franco? Ja, gerne. Ah, das kommt schon gut. Weißt du, wenn das Poppy zuerst mal da ist, dann ist der ganze Stress vergessen. Ja. Hat die Rechtsmedizin etwas herausgefunden? Ja, sie haben eine Computertomographie gemacht und die Frau hat einen Stein auf den Kopf gekriegt. Mehr wissen sie eben auch noch nicht. Danke. Die Kollegen in Chur meinen, es handle sich sehr wahrscheinlich um eine Prostituierte. Ah, wie kommen Sie denn da drauf? Ja, sie sagen wegen der Kleider. Wie wenn jede Frau mit einem Minirock eine Prostituierte wäre. Ja, weiss man, wer die Frau ist? Ha, sie hat keinen Ausweis dabei gehabt. Herr Zender, zum letzten Mal. Sie wissen schon, oder? Wenn rauskommt, dass die tote Frau aus dem Tunnel da bei Ihnen angestellt war und dass Sie den Pass und alle Ausweise weggenommen haben, dann sehe ich schwarz für Sie und Ihr Etablissement. Und können Sie jetzt bitte einmal die Musik ein bisschen stellen? Janka! Musik! Also, nochmal von vorne. Herr Zender, kennen Sie die Frau da auf dem Foto? Noch nie gesehen. Sind Sie sicher? Haben Sie nicht zugelassen? Vermissen Sie einen von Ihren Angestellten? Nein, es sind alle da. Wenn Sie sie sehen. Eine Aufstellung von allen Angestellten langt. Und Ihre Bewilligungen. Franco, kommst du auch? Natürlich. Auf Wiedersehen. So ein verlogenes Arschloch. So eins hat man links und rechts. Stopp! Bitte nicht sagen, meine Chef, dass ich mit Sie rede. Ich bin Janka Szabo. Moment, schnell. Giovanoli? Ja, ich komme. Ich muss zu Poppy. Viel Glück! Ah, entschuldigen Sie, es ist ein Notfall. Herr Giovanoli wird eben Vater. Also, wer ist denn Ihr Chef, Frau Szabo? Herr Zender. Und wieso wollen Sie mit uns reden? Elena, meine Freundin. Verschwunden. Elena, hat sie mit Ihnen zusammengearbeitet? Mhm. Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen? Dienstag. Woche vorher. Ja, und wieso haben Sie sich nicht schon früher gemeldet? Ich illegal hier. Er abgenommen Pass. Ich gedacht, Arbeit in Küche. Nicht so. Hm. Wo haben Sie Elena das letzte Mal gesehen? Wir machen Suppe im Zimmer, dann sie Kunde. Wissen Sie, was das für ein Kunde war? Nein, Chef, das wissen. Hören Sie, ich rede nur mit dem Giovanoli. Ja, in dem Fall müssen Sie länger bei uns auf dem Posten bleiben. Der Herr Giovanoli hat müssen ausrücken, ein Notfall. Also? Der Club hat boomt und ich habe möglichst schnell neue Frauen gebraucht. Nur das ist gar nicht so einfach. Die grossen Städte ziehen alles ab. Ah, was hat Elena am Tag gemacht, wo sie verschwunden ist? Sie hat verschiedene Kunden gehabt, die meisten von der Baustelle. Und der letzte Kunde? Sie meinen die letzten Kunden. Ah, es sind mehrere gewesen. Sie haben Elena irgendwohin mitgenommen, einen Aussentermin. Und wer sind die Männer gewesen? Wie viel? Können Sie die beschreiben? Nein, abgemacht sind zwei Stunden. Dann hätte sie Elena zurückbringen. Und was ist jetzt eigentlich mit dem Geld? Da ist noch eine Rechnung offen. Sie wollten mich sprechen? Ah, Frau Janssen, ja, bitte nehmen Sie Platz. Schauen Sie, es ist mir klar, dass Sie heute abreisen wollten. Mit der Martha ist ja jetzt zum Glück alles wieder in Ordnung. Aber ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Bohrkopf-Revision an unserer zweiten Maschine auch noch übernehmen könnten. Das ist keine grosse Sache. Aber es ist mir ein Anliegen, dass das möglichst sorgfältig gemacht wird. Das ist sehr nett. Und es wäre natürlich auch schön, wenn Sie bei uns im Grillfest heute Abend dabei wären. Ja, aber... Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Okay. Was hattest du gerne, Julia? Ein Serbel oder eine Bratwurst? Ich muss dir unbedingt noch etwas sagen. Aber nicht jetzt. Später so um eins, dann bin ich hier fertig. Wo? Hinter dem Schopf. Maria? Hey, was soll das? Sandro? Wir müssen reden. Was willst du eigentlich von mir? Zuerst machst du mich an, dann willst du mich wieder nicht. Seit dem Kuss in der Bar gehst du mir aus dem Weg. Das stimmt doch gar nicht. Ich hatte einfach viel zu tun. Ah ja. Der Wassereinbruch, ja, und die Frauenleiche. Sag, ich habe da etwas in einem Seitenstollen gefunden. Ein Bergkristall? Das ist wunderschön. Versprichst du mir, dass du es niemandem weiter erzählst, dass wir Kristall gefunden haben? Das hätte man eigentlich melden müssen, aber das haben wir nicht. Die gehören eigentlich am Kanton, aber der hier, der ist für dich. So. Böse Buben, also. Genau, das sind wir. Böse Buben. Komm. Wir gehen zu mir. Der Schwiehund hat die gekauft. Mit einem Stein. Das ist doch nur ein Stein. Du bist kein Dreck besser als die andere, die du im Tunnel gefunden hast. Ich will dich nicht mehr, du bist gebraucht, wie die andere auch. Du bist nicht die heilige Barbara. Die heilige Barbara macht ihre Beine breit. Für niemand. Die ist rein. Wie der Bergkristall. Wie siehst du uns? Hast du eine lange Nacht gehabt? So ungefähr. Wo bist du? Ich habe gewartet. Sagen wir, höhere Gewalt? So. Jetzt sag schon. Was wolltest du mir erzählen? Gestern war das Männerwitz verstopft. Und da habe ich mir so... Oh, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Da habe ich ein Gespräch mitgelassen. Und? Jetzt mach es nicht so spannend. Sie haben über die Todfreude geredet. Ich bin ganz nachgekommen. Und dann haben sie gestritten. Wer? Ich bin nicht sicher, wer. Also ich habe sie ja nicht gesehen. Aber der Sandro, der war sicher dabei gewesen. Und was hat er gesagt? Ja, nicht viel. Geflüchtet hat er. Wieso? Einer hat ihm eingebläut, er darf dir auf keinen Fall etwas erzählen. Polizeiposte mit Selva Giovanoli. Guten Abend, hier Janka. Frau Szabo, wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und Sie, Kind gekommen? Nein. Wieder ein Fehlalarm. Mir gekommen etwas in den Sinn. Kette fällt auf Foto. Welche Kette? Elena, immer haben Kette mit Kreuz. Silber. Herr Stettler, Stürmer. Nein, kommen Sie nur rein. In der Baracke der Arbeiter haben wir nichts gefunden. Und Frau Jansen hat uns ihr Zimmer auch schon gezeigt. Dürfen wir jetzt nur das Büro durchsuchen? Ja, bitte. Was suchen Sie denn? Kette mit einem Kreuz. So wie die da. Was ist das? Sagen Sie es mir. Ich habe keine Ahnung, ich hätte die noch nie gesehen. Herr Stettler, wo waren Sie am 3. Juli am Abend? Ja? Ich bin an dem Abend mit einer Frau zusammen. Und hat die auch einen Namen, die Frau? Elena vielleicht? Ja, ganz sicher nicht Elena. Ich kann Ihnen den Namen von meiner Bekannten aber nicht sagen. Gut, dann nehmen wir sie jetzt mit auf die Polizeipost. Und wer baut in der Zwischenzeit den Tunnel fertig? Das ist nicht mein Problem. Giovanoli, ich komme. Jetzt geht's los. Kommt schon gut, Franco. Also, Herr Stettler. Anna Weibel. Der Name von der Frau, die ich am Abend vom 3. Juli getroffen habe, ist Anna Weibel. Weibel? So heisst doch der oberste Chef von der Transalpine, der Firma, die den Tunnel baut. Wow, wie sieht's denn da aus? Gehst? Ja, ich packe. Und wen hast du mir das sagen? Ich weiß es doch selber erst seit ein paar Minuten. Und wieso? Die Tunneling Corporation hat einen neuen Auftrag für mich. Wo? In Chile. Na, toll. Die bauen einen Abwassertunnel. Sowas gibt's nicht jeden Tag. Hey! Hey, sag mal, was ist eigentlich los? Hat dir unsere Nacht nicht gefallen? Du gehst doch auch weg, wenn du hier fertig bist. Das dauert aber noch eine Weile. Hast du etwas mit der toten Frau im Berg zu tun? Wie bitte? Hast du etwas mit der toten Frau im Berg zu tun? Ah, das ist dein Problem. Denkst du, jemand ist ein Mörder oder was? Nein, natürlich nicht. Aber Maria hat... Die Maria. Hat sie wieder jemand etwas gehört? Sie hat euch auf der Toilette belauscht. Ah. Wie ihr über die tote Frau gesprochen habt und dass du mir nichts erzählen sollst. Die tote Frau, da schnarrt doch die ganze Baustelle drüber. Die anderen hätten nicht wollen, dass ich dir etwas von der Kristall erzähle, weil wir dir doch hätten müssen melden. Ach so. Ich dachte... Ja, was du immer denkst und immer das Schlechteste. Bitte entschuldige. Ja, das kostet mehr als eine Entschuldigung. Wie meinst du das? Komm schon daher. Schön, dass du dich doch noch verabschiedest. Jetzt fang du nicht auch noch an. Wieso? Sandro war ziemlich wütend. Was hast du erwartet? Dass er sich freut, wenn du gehst. Das wäre der Opa Döni dran. Ich kann diesen neuen Job in Chile nicht sausen lassen. Der ist zu wichtig. Ja, der setzt seine Prioritäten anders. Wie meinst du das jetzt? Bei dir kommt der Job an erster Stelle. Ja, aber ist das so verwerflich? Ich meine, die Männer machen das doch genauso. Ich komme dann noch mal vorbei. Der Gang doch. Er hat übrigens nichts mit der toten Frau zu tun. Wer? Sandro! Er ist es im Fall gsi. Was? Wer sind Sie? Er ist es gsi, der Sandro. Was ist der gewesen? Ich muss jetzt heim. Hey, warte doch! Bleib doch stehen! Hallo? Jemand zu Hause? Sie? Was machen Sie in meinem Haus? Schon wieder etwas am Suchen? Ja, ich suche den jungen Mann, der soeben hier herangerannt ist. Der Gianni? Was wollen Sie von ihm? Das möchte ich ihm selber sagen. Gianni! Da ist die Mama! Komm, mach die Türen auf! Die soll weggehen! Du kommst jetzt sofort raus! Es gibt bald Mittag. Bei Zockeri, die hast du doch so gerne. Das ist ja... Nicht anlangen! Die heilige Barbara, die aus dem Tunnel... Du bist dreckig, gebraucht! Du hast sie gestohlen! Ich will dich nicht mehr! Gianni! Der Gianni ist etwa ein bisschen komischer, aber er ist ein Lieber. Was hast du da vorhin gesagt? Über Sandro? Weiß ich nicht mehr. Vergessen. Gianni, du sagst jetzt der Frau Ingenieurin sofort, was du gemeint hast. Der Sandro... mit der Frau im Minirock. Du hast sie gesehen? Sie sind zusammen in den Tunnel gegangen. Mit drei anderen Männern. Und dann... Ja? Dann hat die Frau bang, zack! Und sie ist umgekehrt. Schwick! Geh jetzt wieder in mein Zimmer. Sie dürfen nicht alles für bare Münzen nehmen, was Gianni sagt. Sie gefallen ihm halt. Wahrscheinlich ist er einfach nur eifersüchtig. Hast du wirklich nichts mit der toten Frau zu tun? Bitte sei ehrlich. Ciao, Julia. Auch schön, dich zu sehen. Nun sag schon. Jetzt gehst du schon wieder mit dem. Gianni hat gesagt, du... Der Gianni. Er hat gesagt, du hättest die Frau getötet. So eine Ehre. Der Gianni ist geistig unterentwickelt. Ein Idiot. Er ist doch nur mal eifersüchtig auf mich. Mit gutem Grund. Hör auf! Du hast ein reines Gewissen? So rein wie der Kristall, den ich dir geschenkt habe. Apropos Kristall. Hast du Lust auf einen kleinen Ausflug, bevor du auf die Chile gehst? Der Sandro, ein Mörder. Der Johnny hat eine schöne Fantasie. Aber du hast ihn doch auch verdächtigt, als du ihn belauscht hast. Ja, schon, aber wenn ich ehrlich bin... Vielleicht bin ich ja einfach ein bisschen eifersüchtig auf alle zwei. Also, dem Sandro kann ja viel nachsagen. Aber eine Freude umbringen, nie im Leben. Sandro und ich sind für heute Mittag noch einmal verabredet, bevor ich abreise. Und was machen wir? Wir gehen in den Berg. Er will mir die Grotte zeigen, weil er meinen Kristall gefunden hat. Sag nicht, wir müssen da jetzt durch. Es lohnt sich aber. Ist der Fels gesichert? Natürlich nicht. Aber es ist nicht gefährlich. Und wie lang ist das Schlupfloch? Etwa 2 Meter. Okay. Du gehst vor. Und? Hat sich's gelohnt, oder nicht? Oh, da ist ja ein kleiner See. Und das Wasser ganz türkis. Ja, und warm. Komm. Also, Frau Weibel, nochmal fürs Protokoll. Ihr Mann ist der Chef der Transalpin, der den Tunnel baut. Genau. Und was haben Sie am Abend vom 3. Juli genau gemacht? Ich habe den Abend mit dem Martin, mit dem Herrn Stettli verbracht. Und auch die ganze Nacht. Und Sie sind immer mit ihm zusammen gewesen? Ich habe ihn nicht aus den Augen gelassen. Ich muss langsam raus. Sonst bekomme ich noch Schwimmhäute. Aber das ist doch nicht so schlimm. La mia ranina. Mia ranina? Miss Fröschli. Du! Dir werde ich gleich. Du musst früher aufstehen. Hey, schau mal. Da glitzert etwas. Wo? Na, hinter dir. Ah, du willst mich nur ablenken. Nein, im Ernst. Das ist sicher nur ein Kristall. Nur ein Kristall? Den muss ich mir ansehen. Ach, von denen gibt's noch viele. Zum Glück hat die Polizei bei der Durchsuchung meinen Kristall nicht gefunden. Die haben's doch gar nicht auf die Steine abgesehen. Stimmt. Die wollten diese Kette der toten Frau finden. Aber die Steine hätten sie sicher auch eingesackt und dich angezeigt. Ach was, ein paar Steine. Aber wieso durftest du es mir dann nicht erzählen? Was erzählen? Maria hat doch gehört, wie sie dir eingebläut haben, du dürftest mir etwas nicht erzählen. Das waren gar nicht die Steine. Es ging nie um die Steine, nicht wahr? Es ging immer um die tote Frau. Es Fieber. Spinnst du eigentlich? Komm, wir gehen. Wir gehen nirgendwo hin. Du sagst mir jetzt alles. Es gibt nichts zu sagen. Sandro. Jetzt kriegt die wieder ein. Ihr habt wegen der toten Frau gestritten. Sie hatten Angst, dass du mir etwas verrätst. Ich bin doch nicht so blöd wie der Antonio. Was hat Antonio damit zu tun? Was hat Antonio damit zu tun? Er war alle dabei. Und mal hat er zur Polizei gehen, kalte Füße gekriegt und vor heiliger Barbara geschwafelt, dass wir sie erzürnt haben und dass es ein Zeichen sei, dass Martha stillstände. Und das ist völlig ausgedeckt. Dann war das gar kein Unfall? Und mich? Wolltet ihr mich auch aus dem Weg haben? Na, sicher nicht. Du hast Martha wieder zum Laufen gebracht und uns geholfen, die Leiche zu entsorgen. Ohne den verfluchten Wassereinbruch hätte das alles geklappt. Und sie wäre schön hinter der Tunnelwand einbetoniert worden. Und dann habt ihr Stettler die Kette untergejubelt. Der Stettler ist ein Idiot. Ist er das? Und du? Du bist ein Mörder. Was hast du gesagt? Du hast die Frau umgebracht. Sie hätte unbedingt den Tunnel anschauen. Und wo wir denn etwas von ihr wollten, hat sie plötzlich keine Lust mehr gehabt. Und deswegen hat ihr sie umgebracht? Wir haben sie doch nicht umgebracht. Das war ein Unfall. Die ist wie blöd mit ihren Stöckli-Schuhen durch den Tunnel gesäckelt, ist umgekehrt und hat den Kopf angeschlagen. Das glaube ich dir nicht. Ihr Frauen sind doch alle gleich. Zuerst wenn ihr etwas, dann wieder nicht. Offenbar sind wir nicht gut genug für sie. Einfache Tunnelarbeiter. Angespuckt hat sie mich. Und dann hast du einen Stein genommen und... Nein, nicht. Sandro, nicht. In das ewige Dunkel niedersteigt der Knappe, der Gebieter. Frau Janssen. Frau Janssen! Frau Janssen! Frau Janssen! Ach, Gott sei Dank. Schön durchschnaufen. Wo ist er? Alles gut. Der Bondolfi liegt dort hinten. Bewusstlos. Woher wussten Sie, dass ich hier bin? Und Maria hat mir gesagt, dass sie mit dem Bondolfi im Berg sind. Und da haben sie können über ihre Pager orten. Aber wieso wussten Sie, dass Sandro... Nehmen Sie meine Jacke. Ja. Kurz bevor die Polizei in mein Büro kam und die Kette mit dem Kreuz gefunden hat, war der Bondolfi bei mir. Er wollte seine Schicht wechseln. Und als er gehen wollte, ist mir das Handy aus der Tasche gefallen und gleichzeitig an mein Handy im Job geläutet. Ich bin also über zum Kleiderständer und in dieser Zeit hat sich der Bondolfi gebückt, sein Handy aufgenommen und ist gegangen. Ja, das Bild ist mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Die Kette haben wir nämlich in der untersten Schublade gefunden, genau dort, wo sich der Bondolfi gebückt hat. Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Ich hätte mir das nie verziehen. Aber du konntest doch gar nichts dafür. Ja, doch. Ich habe mich im Sandro getäuscht. Dann bist du nicht die Einzige. Aber wenigstens ist mir jetzt alles klar. So, dann ist ja gut. Die Martha hat einfach nicht mehr Bella. Wie meinst du das? Ja, Freude und Solidarität. Sie hat die Frau Leich nicht einbetonieren. Darum hat sie sich geweigert und hat sich nicht mehr vom Fleck bewegt. Ja, oder es war die heilige Barbara, die wollte, dass man die Frau Leich findet. Der Antonio hat doch etwas von einem blauen Licht erzählt. Dass der Antonio auch in diesem Tunnel war, das verstehe ich einfach nicht. Wieso hat er das gemacht? Er ist doch mein Liebster. Aber wichtig ist doch nur, dass er nichts mit dem Tod der Frau zu tun hat. Sandro hat sie umgebracht. Sie habe ihn beleidigt, hat er gesagt. Verletzter männlicher Stolz. Apropos männlicher Stolz. Der Polizist, der Giovanoli, hat endlich sein Töchterchen bekommen. Weißt du, wie er es getäuft hat? Maria? Nein. Martha. Bergwasser von Sabina Altermatt nach ihrem gleichnamigen Kriminalroman. Sie hörten Mona Petri als Julia Janssen, Barbara Heinen als Maria, Peter Hottinger als Martin Stettler, Andrea Noce-Noseda als Antonio, Florin Giger als Gianni, sowie Wanda Wülowa, Kurt Grünenfelder, Corinne Korschellers, Tonia Maria Zindel, Nikolaus Schmid, Michael von Burg, Franziska von Fischer, Siegfried Terporten und die Regisseurin des Stücks Karin Berry als Heilige Barbara. Musik Martin Betzola, Produktion Schweizer Rundfunk und Fernsehen 2017.